Kapitel 20. Die drei Elemente von Prophetie. Offenbarung. Der erste Teil von Prophetie ist Offenbarung. Prophetie bekommst du durch göttliche Offenbarung, das hat nichts zu tun mit deinem Wissen oder Information. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir Prophetie nicht mit unseren eigenen Wünschen und Verlangen vermischen. Sie muss reine Offenbarung durch den Geist Gottes sein. Wenn unsere Motive nicht rein sind, wenn wir wollen, dass gewisse Leute bestimmte Dinge tun, dann können wir wahre Prophetie mit unseren eigenen Wünschen vermischen, und das macht die Prophetie unrein. Wir müssen sicherstellen, dass das, was wir weitergeben, durch Offenbarung kommt, und nicht von unserer eigenen Seele. Interpretation. Der zweite Teil ist die Interpretation. Interpretation beinhaltet das Verstehen der Prophetie. Manches Mal spricht Gott klar und direkt, andere Male spricht er in Symbolen, Bildern oder Worten, die interpretiert werden müssen. Gott hat Abraham direkt gesagt, dass er einen Sohn haben werde, aber Josef hat er durch Träume gesagt, dass er seine Familie und sein Volk retten werde. An diesem Punkt machen Menschen oft Fehler. Gerade so, wie die Prophetie durch Offenbarung kommen muss, muss auch die Interpretation durch Offenbarung gegeben werden. Wenn es um die Auslegung von Prophetien geht, besteht die Gefahr, dass man zwar im Geist beginnt, aber dann im Fleisch fortfährt. Die Galater waren in ihrem Christenleben in dieser Gefahr. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständig? Galater 3, 3. Da die Offenbarung von Gott kommt, muss die Auslegung auch von Gott kommen. Wenn wir die Auslegung nicht durch den Heiligen Geist bekommen, dann müssen wir nur die Prophetie, Offenbarung, den Menschen geben, denen wir prophezeien, und die Auslegung ihnen überlassen. Oft wissen sie die Interpretation schon. In anderen Fällen spricht Gott auf eine Art und Weise, dass sie ihn für die Auslegung suchen, weil er möchte, dass sie nahe zu ihm kommen und sich wünscht, dass sie ihn suchen. Einmal gab mir Gott eine Vision für eine junge Frau. Ich sah, wie sie betete und zu Gott schrie, dann zeigte sie auf einen jungen Mann und schrie wieder zu Gott. Dann gab mir Gott folgende Prophetie: Gott hat deine Gebete gehört und wird sie beantworten, aber die rechte Zeit dafür ist noch nicht gekommen. Du musst noch drei weitere Jahre warten. Ich dachte bei mir selbst, dass sie zu Gott betete und schrie, dass er ihr diesen jungen Mann als Ehemann geben möge. Ich hatte aber verstanden, dass dies lediglich meine eigenen Gedanken waren und nicht die Auslegung, die mir Gott durch Offenbarung gegeben hatte. Ich hatte gelernt, nichts zu sagen, außer Gott gibt mir die Auslegung durch Offenbarung. Nach diesem Abend kam diese junge Frau zu mir und stellte mir ihren Ehemann vor. Sie hatten vor kurzem geheiratet und sie wollte rasch ein Baby haben, aber ihr Ehemann war der Meinung, sie sollten drei Jahre warten. Sie hatte zu Gott gebetet, dass er die Meinung ihres Ehemannes ändern sollte. Als sie dieses Wort erhielt, wusste sie genau, was es bedeutete und nun hatte sie Frieden darüber, weil sie wusste, es war Gottes Wille, dass sie wartete. Ich war wirklich froh, dass ich nicht ausgesprochen hatte, was ich glaubte, dass dieses Wort bedeutete. Anwendung. Wir müssen verstehen, dass die Anwendung ein wichtiger Teil jeder Prophetie ist. Nur wenn wir lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, werden sein Wort und sein Plan für uns sich erfüllen. Es ist immer spannend, eine Prophetie oder eine Verheißung von Gott zu erhalten, aber das ist der Zeitpunkt, wenn die harte Arbeit beginnt. Wir müssen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Glaube ohne Werke ist tot. Gott gibt uns niemals eine Prophetie, damit wir uns gut fühlen oder begeistert sind, sondern damit wir mit ihm zusammenarbeiten, sodass seine Absichten für unser Leben zur Erfüllung kommen und er alleine die Ehre bekommt. Paulus sagte, dass wir unsere Errettung ausarbeiten müssen, aber Gott arbeitet in uns. Durch die ganze Geschichte und die gesamte Bibel hindurch sehen wir, wie Männer und Frauen mit Gott zusammenarbeiten, sodass sich Gottes Pläne erfüllen können. Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles da ansetzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Philipper 2, 12 Uhr und 13 Minuten. Die Auslegung muss immer der Person überlassen werden, welche die Prophetie erhält, niemals der Person, welche das Wort gibt. Wenn wir das nicht verstehen, können wir leicht in die Versuchung fallen, Menschen mit Prophetien zu manipulieren, was schrecklich ist. Die Person, welche die Prophetie weitergibt, ist wie der Postbote, der die Post bringt. Seine Aufgabe ist es, mir die Post zu bringen. Er muss nicht sicherstellen, dass ich die Post öffne, meine Rechnungen bezahle und jeden Brief beantworte. Wenn der Postbote Druck machen würde, damit ich all diese Dinge tue, dann würde ich ihm sagen, dass er mein Haus verlassen und sich nicht in mein Leben einmischen solle. Wenn er die Post abgeliefert hat, ist seine Arbeit erledigt. So müssen wir auch mit Prophetie umgehen. Auch der Prophet Agabus aus der Bibel hat es so gemacht. Wir blieben einige Tage dort, und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes, genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen, und sagten, möge das geschehen, was der Herr will, Apostelgeschichte 21, 10-14. Wir sehen hier keinen Hinweis, dass der Prophet Agabus Prophetie benutzt hätte, um Paulus zu manipulieren, damit er tue, was er glaubte, dass er tun sollte. Alles, was er tat, war die Prophetie weiterzugeben. Auch als die anderen Brüder versuchten, Paulus zu überzeugen, die Prophetie anders zu verstehen und nicht nach Jerusalem zu gehen, entschied sich Paulus dagegen. Es war an ihm, das Wort korrekt auszulegen. Ich habe oft gesehen, wie Menschen diesen Fehler gemacht haben. Sie erhalten ein prophetisches Wort für jemanden, aber weil sie diesen wichtigen Teil der Auslegung nicht verstehen, versuchen sie den Menschen zu sagen, was sie tun sollen und wie sie sich gemäß ihrer Prophetie verhalten sollen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Die Auslegung ist dem überlassen, der die Prophetie erhielt.